Aber zu dieser Band möchte ich gerne sagen, ey, dringend Bassisten gesucht so. Das wäre super. Sie hätten den wirklich verdient. Schon mal nicht, ey, du bist raus. Sie hätten den wirklich verdient so. Es braucht verdient, ey, wir brauchen Bassisten. Einen ganz, ganz dringend. Und dann ist da eine sehr geile Band am Kommen so. Dankeschön, Affenbeutel.